Erschrocken von der Nachricht über den jüngsten erfolgreichen Atomtest in der TVJK benehmen sich die USA wie verrückt. Nach der bereits erfolgten Erklärung, dass sie auf der koreanischen Halbinsel umfangreiche strategische Vermögen wie atomgetriebene Flugzeugträger und strategische Atombomber einsetzen werden, flogen als erster Schritt zwei berüchtigte strategische Atombomber von Typ B-1B, die auf der Luftwaffenbasis Anderson auf der Insel Guam stationiert sind, am 13. September in den südkoreanischen Luftraum in aller Eile ein, um die TVJK militärisch zu reizen.